Nicht nur Arten, auch Lebensräume. Nicht nur die Arten und Bestände werden weniger, auch die Biomasse insgesamt schrumpft. Wenn Wälder Ackerland weichen, Sümpfe trockengelegt werden, Gewerbegebiete Wiesen verdrängen, blühende Almen zu Skipisten werden, dann vollzieht sich ein schleichender Enteignungsprozess der Natur. Tatsächlich hat sich das Verhältnis zwischen menschengemachter und natürlicher Masse im Jahr 2020 erstmalig umgekehrt. Seit kurzem besteht mehr als die Hälfte allen Materials auf der Erde nicht mehr aus Biomasse, wie im Urzustand der Erde, sondern aus Stoffen wie Beton, Asphalt, Metall, Plastik, Glas oder Papier. Ein Vorgang von großer Tragweite. Messen kann man das auch an der Kohlenstoffmasse, die sich dramatisch in Richtung Mensch samt der von ihm domestizierten Tierwelt verschoben hat. Demnach entfallen 120 Megatonnen Kohlenstoff auf Haustiere, 55 Megatonnen auf den Menschen und nur 5 Megatonnen auf wild lebende Säugetiere. Das sind verschwindende 2,8%. Wohin man auch blickt, alles geht immer nur in eine Richtung. Und die lautet: Die Natur wird unter Druck gesetzt und zurückgedrängt. Inzwischen sind etwa 3/4 der Landfläche und 2/3 der Meere durch menschliche Aktivitäten verändert worden. Nur ein geringer Teil ist heute noch als unberührte Natur zu bezeichnen. Eines der eklatantesten Beispiele dafür sind die Wälder, von denen umgerechnet und zusammengenommen etwa 12-mal die Fläche der Bundesrepublik verloren gegangen ist. Und das allein in den letzten 30 Jahren. Zwar ist die Entwaldungsrate zwischenzeitlich etwas gesunken, aber es gibt Hinweise darauf, dass sie derzeit wieder steigt, weil in Ländern wie Brasilien letzthin ohne Scheu und Skrupel abgebrannt und abgeholzt wurde. Nur etwa 1/3 der weltweiten Landfläche besteht derzeit noch aus Wäldern. Welche Auswirkungen das haben kann, zeigt ein Beispiel aus den Usambara-Bergen in Osttansania. Sie bestehen aus Gesteinen des Erdaltertums und haben steile, tief zerfurchte Hänge, ursprünglich bedeckt mit uralten Regenwäldern, die zu den artenreichsten Afrikas, ja sogar der ganzen Welt gehörten.